sagt dir eine schöne Frau, vielleicht, damit du bei ihr schon viele reist. Denn du weißt, das kleine Wort, vielleicht, verheißt vielleicht das Glück der Liebe. Ja und nein, das klingt banal und weit. Doch wie interessant ist ein dieses Wort spricht manchmal Bände. Anfang kann es sein und Ende. Kluge Frauen sagen nun vielleicht. Du sollst nicht mit Blicken so flehen. Ich kann dir nicht weiter gestehen. Verlang nicht auf einmal zu viel, meist führt uns ein Umweg am besten zum Ziel. Sag dir eine schöne Frau, vielleicht, dann hast du bei ihr schon viel erreicht. Denn du weißt, das kleine Wort, vielleicht verheißt vielleicht das Glück der Liebe. Ja, nein, das klingt banal und sei. Doch wie interessant ist euch. Dieses Wort spricht manchmal Bände. Anfang kann es sein und Ende. Kluge Frauen sagen nun vielleicht. Manchmal Bände, Anfang kann es sein und Ende. Kluge Frauen sagen nur viel.